So sehen wir im Nationalsozialistischen Reich uns heute den gleichen Kräften und Erscheinungen gegenüber, die wir als Partei 15 Jahre lang kennenzulernen Gelegenheit hatten. Insoweit es sich nun um die allgemeine Bekundung der feindlichen Einstellung der demokratischen Länder gegen Deutschland handelt, lässt uns dies kalt. Warum soll es uns übrigens auch besser ergehen als dem Reiche vor uns? Im Übrigen gestehe ich ganz offen, ich finde es immer noch erträglicher, von jemandem beschimpft zu werden, der mich nicht ausplündern kann, als von jemandem ausgeplündert zu werden, der mich dafür lobt. Allein wir sind, Gott sei Lob und Dank, in der Lage, jede Ausplünderung und Vergewaltigung Deutschlands verhindern zu können. Der Staat vor uns wurde fast 15 Jahre lang erpresst. Allein er empfing als in meinen Augen etwas dürftige Entschädigung oder Lohn dafür, das Lob, ein braver und demokratischer Staat gewesen zu sein. Unerträglich wird diese Einstellung für uns aber in dem Augenblick, in dem sie dort, wo ein großer Teil unseres Volkes scheinbar wehrlos und verschämte Misshandlungen ausgeliefert ist, den Schwall demokratischer Phrasen gegen diese unsere Volksgenossen als Drohung erheben. Ich spreche von der Tschechoslowakei. Dieser Staat ist eine Demokratie. Das heißt, er wurde nach demokratischen Grundsätzen gegründet, indem man die überwiegende Mehrheit der Bewohner dieses Staates einst, ohne sie zu fragen, kurzerhand zwang, die in Versailles fabrizierte Konstruktion hinzunehmen und sich in sie zu fügen. Als echte Demokratie begann man daraufhin, in diesem Staat die Mehrheit der Bewohner zu unterdrücken, zu misshandeln und um ihre Lebensrechte zu bringen. Der Welt versuchte man allmählich die Auffassung aufzuoktroyieren, dass dieser Staat eine besondere politische und militärische Mission zu erfüllen habe. Der französische frühere Luftfahrtminister Pierre de Coq hat sie uns vor kurzem erläutert. Die Tschechei ist nach ihm dazu da und bestimmt, im Falle eines Krieges die deutschen Orte und Industrien mit Bomben anzugreifen. Es handelt sich dabei wahrscheinlich wohl um die bekannten Sprengkörper mit zivilisatorischer Wirkung. Diese Aufgabe aber steht entgegen den Lebensauffassungen, Lebensinteressen und Wünschen der Mehrheit der Bewohner dieses Staates. Daher muss die Mehrheit dieser Bewohner schweigen. Jedes Protestieren gegen ihr Schicksal ist ein Angriff gegen die Zielsetzung dieses Staates und steht damit nicht im Einklang zur Verfassung. Diese Verfassung ging allerdings, da sie von Demokraten gemacht wurde, nicht von den Volksrechten der Betroffenen, sondern von den politischen Zweckmäßigkeiten der Unterdrücker aus. Diese politische Zweckmäßigkeit erforderte es daher auch, eine Konstruktion zu finden, die dem tschechischen Volk eine souveräne Vormachtstellung verlieh. Wer nun gegen diese Anmaßung opponiert, ist Staatsfeind und daher nach demokratischer Auffassung vogelfrei. Das sogenannte Staatsvolk der Tschechen ist damit von der Vorsehung, die sich in diesem Fall der einzigen Versailler Konstrukteure bediente, außersehen, darüber zu wachen, dass sich gegen diesen Staatszweck niemand erhebt. Sollte aber trotzdem von der Mehrheit der unterdrückten Völker dieses Staates dagegen jemand protestieren, dann darf dieser mit Brachialgewalt niedergeschlagen und wenn notwendig oder erwünscht auch umgebracht werden. Wenn es sich dabei nun um eine uns nichts angehende fremde Angelegenheit handeln würde, könnten wir in diesem Fall, wie so viele andere, nur als eine interessante Illustration der demokratischen Auffassungen von Volksrechten und der Selbstbestimmung sehen und dies zur Kenntnis nehmen. Nun ist das, was uns Deutsche aber zur Anteilnahme an diesem Problem verpflichtet, etwas sehr Natürliches. Unter der Mehrheit der Nationalitäten, die in diesem Staat unterdrückt werden, befinden sich auch 3,5 Millionen Deutsche. Also ungefähr so viele Menschen unserer Rasse, als zum Beispiel Dänemark Einwohner hat. Diese Deutschen sind nun ebenfalls Geschöpfe Gottes. Der Allmächtige hat sie nicht geschaffen, damit sie durch eine Versailler Staatskonstruktion einer fremden, ihnen verhassten Gewalt ausgeliefert werden. Er hat die 7 Millionen Tschechen nicht geschaffen, dass sie 3,5 Millionen Deutsche überwachen, bevormunden und noch viel weniger vergewaltigen und quälen. Die Zustände in diesem Staat sind, wie allgemein bekannt, unerträgliche. Politisch werden hier über 7,5 Millionen Menschen im Namen des Selbstbestimmungsrechts eines gewissen Herrn Wilson um ihre Selbstbestimmung und ihr Selbstbestimmungsrecht beraubt. Wirtschaftlich werden diese Menschen planmäßig ruiniert und dadurch einer langsamen Ausrottung ausgeliefert. Diese Wahrheiten können nicht durch Phrasen aus der Welt geschafft werden. Die Tatsachen bezeugen sie. Das Elend der Sudetendeutschen ist ein namenloses. Man will sie vernichten. Menschlich werden sie in unerträglicher Weise unterdrückt und entwürdigend behandelt. Wenn 3,5 Millionen Angehörige eines Volkes von fast 80 Millionen kein Lied singen dürfen, das ihnen passt, nur weil es den Tschechen nicht gefällt, oder wenn sie blutig geschlagen werden, bloß weil sie Strümpfe tragen, die den Tschechen einfach nicht passen, die sie nicht sehen wollen, oder wenn man sie terrorisiert und misshandelt, weil sie einen Gruß grüßen, der den Tschechen unangenehm ist, obwohl sie damit nicht die Tschechen, sondern nur sich selbst untereinander grüßen, wenn man sie wegen jeder nationalen Lebensäußerung wie das hilflose Wild jagt und hetzt, dann mag dies den würdigen Vertretern unserer Demokratie. Dann mag dies den würdigen Vertretern unserer Demokratie vielleicht gleichgültig, möglicherweise sogar sympathisch sein, weil es sich hier ja nur um 3,5 Millionen Deutsche handelt. Ich kann aber den Vertretern dieser Demokratie nur sagen, dass uns dies nicht gleichgültig ist. Beides von uns bekommen werden. dieser Menschen muss ein Ende nehmen. Ich habe dies schon eindeutig in meiner Rede vom 22. Februar ausgesprochen. Es war eine kurzsichtige Konstruktion, die sich die Versailler Staatsmänner einst leisteten, als sie das abnorme Gebilde der Tschechoslowakei ins Leben riefen. Der Auftrag, ihre Millionen Massen anderer Nationalitäten zu vergewaltigen und damit zu misshandeln, war nur so lange durchführbar, als die Brudernationen noch selbst unter den Folgen der allgemeinen Weltmisshandlung zu leiden hatten. Zu glauben aber, dass ein solches Regime unbegrenzt und ewig weitersündigen kann, heißt, sich einer kaum fassbaren Verblendung hingeben. Ich habe in meiner Rede vom 22. Februar vor dem Deutschen Reichstag erklärt, dass das Reich eine weitere Unterdrückung und Verfolgung dieser 3,5 Millionen Deutschen nicht mehr hinnehmen wird. Und ich bitte die ausländischen Staatsmänner überzeugt zu sein, dass es sich hier um keine Phrase handelt. Der nationalsozialistische Staat hat um des europäischen Friedens wegen sehr schwere Opfer auf sich genommen. Und zwar sehr schwere nationale Opfer. Er hat jeden sogenannten Revanche-Gedanken nicht nur nicht gepflegt, sondern im Gegenteil aus dem gesamten öffentlichen und privaten Leben verbannt. Im Laufe des 17. Jahrhunderts hat Frankreich das Elsass und Lothringen dem alten Deutschen Reich mitten im tiefsten Frieden langsam genommen. 1870-71 hat Deutschland nach einem schweren Krieg, der ihm aufgezwungen war, diese Gebiete zurückgefordert und erhalten. Nach dem großen Weltkrieg gingen sie wieder verloren. Für uns Deutsche bedeutete das Straßburger Münster sehr viel. Wenn wir trotzdem hier einen endgültigen Strich gezogen haben, dann geschah es, um den europäischen Frieden für die Zukunft einen Dienst zu erweisen. Es könnte uns niemand zwingen, solche Revisionsansprüche freiwillig aufzugeben, wenn wir sie nicht aufgeben wollten. Wir haben sie aufgegeben, weil es unser Wille war, den ewigen Streit mit Frankreich einmal für immer zu beenden. Auch an anderen Grenzen hat das Reich dieselben entschlossenen Maßnahmen verfügt und die gleiche Haltung eingenommen. Der Nationalsozialismus ist hier wirklich von höchstem Verantwortungsbewusstsein getragen, vorgegangen. Wir haben die schwersten Opfer an Verzichten freiwillig auf uns genommen, um Europa für die Zukunft den Frieden zu halten und vor allem der Völkerversöhnung von uns aus den Weg zu ebnen. Wir haben dabei mehr als loyal gehandelt, weder in der Presse, auch im Film oder auf der Bühne ist eine diesem Entschluss entgegenstehende Propaganda gemacht worden. Nicht einmal in der Literatur wurde eine Ausnahme geduldet. Ich habe aus diesem selben Geist heraus Angebote gemacht zur Lösung europäischer Spannungen, die einer Ablehnung verfielen aus Gründen, die uns heute noch unverständlich sind. Wir haben selbst unsere Macht auf einem wichtigen Gebiet freiwillig begrenzt in der Hoffnung, mit dem in Frage kommenden Staat niemals mehr die Waffen kreuzen zu müssen. Dies ist nicht geschehen, weil wir etwa nicht mehr als 35% Schiffe würden bauen können, sondern es geschah, um einen Beitrag zur endgültigen Entspannung und Befriedung der europäischen Lage zu geben. Da in Polen ein großer Patriot und Staatsmann bereit war, mit Deutschland einen Akkord zu schließen, sind wir sofort darauf eingegangen und haben eine Abmachung betätigt, die für den europäischen Frieden mehr bedeutet als alle Reedereien im Genfer Völkerbundstempel zusammengenommen. Deutschland hat nach vielen Seiten hin heute vollständig befriedete Grenzen. Und es ist entschlossen und es hat sich versichert, diese Grenzen nunmehr als unabänderliche und endgültige hinzunehmen und anzusehen, um damit Europa das Gefühl der Sicherheit und des Friedens zu geben. Diese Selbstbegrenzung und Selbstbeschränkung ist aber anscheinend von vielen Seiten nur als eine Schwäche Deutschlands ausgelegt worden. Ich möchte deshalb heute diesen Irrtum hier richtigstellen. Ich glaube, es kann dem europäischen Frieden nicht nützen, wenn darüber ein Zweifel besteht, dass das Deutsche Reich nicht gewillt ist, deshalb nun überhaupt sein Desinteresse mal an allen europäischen Fragen auszusprechen. Und die Besonderheit, dass Deutschland nicht bereit ist, dem Leid und Leben einer Summe von 3,5 Millionen Volksgenossen gegenüber gleichgültig zu sein und an ihrem Unglück keinen Anteil mehr zu nehmen. Wir verstehen es, wenn England oder Frankreich ihre Interessen in einer ganzen Welt vertreten. Ich möchte aber hier den Staatsmännern in Paris und London versichern, dass es auch deutsche Interessen gibt, die wir entschlossen sind wahrzunehmen, und zwar unter allen Umständen. Und ich möchte Sie dabei erinnern an eine Reichstagsrede vom Jahr 1933, in der ich zum ersten Mal vor der Welt feststellte, dass es nationale Fragen geben kann, in denen unser Weg klar vorgezeichnet ist und dass ich dann jede Not und jede Gefahr und jede Drangsal lieber auf mich nehmen werde, als von der Erfüllung solcher Notwendigkeiten abzustehen. Kein europäischer Staat hat für den Frieden mehr getan als Deutschland. Keiner hat größere Opfer gebracht. Aber man muss es verstehen, dass auch diese Opfer irgendwie ihre Grenzen besitzen. Und dass der nationalsozialistische Staat nicht verwechselt werden darf mit dem Deutschmann, der Fettmann Hollweg oder der Härtling. Wenn ich diese Erklärungen hier ausspreche, dann geschieht es besonders deshalb, weil sich im Laufe des heutigen Jahres ein Ereignis zugetragen hat, das uns alle zwingt, nunmehr unsere Haltung überhaupt einer gewissen Korrektur zu unterziehen. Wie Ihnen bekannt ist, meine Parteigenossen, sollten in diesem Jahr in der Tschechoslowakei nach vorangegangenen endlosen Verschiebungen jeder Volksabstimmung wenigstens Gemeindewahlen stattfinden. Man war nun selbst in Prag von der Unhaltbarkeit der tschechischen Position überzeugt. Man befürchtete die Einigkeit der Deutschen und der anderen Nationalitäten. Man glaubte deshalb, zu besonderen Maßnahmen greifen zu müssen, um durch einen Druck auf die Wahlhandlung das Abstimmungsergebnis beeinflussen zu können. Die tschechische Regierung kam dabei auf den Gedanken, dass als einziges wirksames Mittel dafür nur eine brutale Einschüchterung in Frage kommen würde. Geeignet für diese Einschüchterung schien eine Demonstration der Machtmittel des tschechischen Staates zu sein. Es sollte besonders den Sudetendeutschen die brachiale tschechische Gewalt gezeigt werden, um sie zu warnen, ihre nationalen Interessen zu vertreten und dementsprechend abzustimmen. Um diese Demonstration vor der Welt aber plausibel erscheinen zu lassen, erfand die tschechische Regierung, Herr Beneš, die Lüge, Deutschland hätte Truppen mobil gemacht und stünde vor einem Einmarsch in die Tschechoslowakei. Ich habe dazu heute nun folgende Erklärung abzugeben. Das Vorbringen solcher lügenhafter Behauptungen ist nichts Neues. Etwa ein Jahr vorher brachte die Presse in einem anderen Land den Schwindel auf. 20.000 Mann deutsche Soldaten seien in Marokko gelandet. Der jüdische Fabrikant dieser Presselüge hoffte, daraus einen Krieg entstehen lassen zu können. Es hatte damals genügt, an den Botschafter Frankreichs eine kurze Erklärung abzugeben, um diesen infamen Schwindel aus der Welt zu schaffen. Auch dieses Mal nun ist dem Botschafter einer anderen Großmacht sofort versichert worden, dass an dieser tschechischen Behauptung kein wahres Wort sei. Diese Erklärung wurde ein zweites Mal wiederholt. Sie wurde aber auch der Prager Regierung sofort mitgeteilt. Allein die Prager Regierung brauchte diesen Betrug ja als Vorwand für die ungeheuerliche terroristische Erpressung und Wahlbeeinflussung. Ich kann ja nur noch nachträglich versichern, dass erstens zu dieser Zeit nicht ein deutscher Soldat mehr eingezogen war als an sich Dinden. Zweitens, dass nicht ein Regiment oder irgendein anderer Verband an die Grenze marschiert war. Ja, dass sich in diesem Zeitraum auch nicht ein Soldat außerhalb seiner Friedensgarnison befand. Und dass im Gegenteil die Anordnung gegeben war, selbst den leisesten Anschein einer Pression auf die Tschechei von unserer Seite aus zu vermeiden. Trotzdem fand nun jene niederträchtige Kampagne statt, in der ganz Europa mobilisiert wurde, nur zu Diensten der verbrecherischen Ziele einer Regierung, die beabsichtigte, eine Wahl unter militärischen Druck zu setzen, um die Bürger einzuschüchtern und damit um ihr Stimmrecht zu betrügen und die zu dem Zweck irgendeine moralische Rechtfertigung benötigte, in ihrer Skrupellosigkeit dabei auch davon nicht zurückschreckt, einen großen Staat zu verdächtigen, ganz Europa zu alarmieren und notfalls in einen blutigen Krieg zu stürzen. Da nun Deutschland keinerlei Absicht besaß, ja im Gegenteil überzeugt war, dass gerade die Gemeindewahlen das Recht der Sudetendeutschen bestätigen würden, ist von Seiten der Reichsregierung aus auch nichts geschehen. Dies aber wurde nun zum Anlass genommen, um zu behaupten, dass nachdem nichts geschah, Deutschland vor der entschlossenen Haltung der Tschechen und den ernsten Interventionen Englands und Frankreichs zurückgewichen wäre. Sie werden verstehen, meine Parteigenossen, dass eine Großmacht ein zweites Mal einen solchen niederträchtigen Überfall nicht hinnehmen kann. Ich habe deshalb vorsorglich daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen jeden Angreifer sofort zurückzuschlagen. Ich weiß auch ganz genau, dass durch Nachgiebigkeit ein so unversöhnlicher Feind, wie es der Tschechendom ist, nicht versöhnt, sondern nur noch mehr zur Überheblichkeit gereizt wird. Das alte Deutsche Reich kann uns hier eine Warnung sein. Es ist in seiner Friedensliebe bis zur Selbstaufgabe gegangen und konnte am Ende den Krieg dann doch nicht verhindern. Ich habe unter Berücksichtigung dessen nunmehr am 28. Mai sehr schwere Maßnahmen getroffen. Erstens, die angekündigten Verstärkungen des Heeres und der Luftwaffe wurden auf meinen Befehl hin sofort außerordentlich erweitert und augenblicklich eingeleitet und ausgeführt. Zweitens, ich befahl den sofortigen Ausbau unserer Festungsanlagen im Westen. Ich darf Ihnen die Versicherung geben, dass seit dem 28. Mai dort das gigantischste Befestigungswerk aller Zeiten im Ausbau begriffen ist. Ich habe zu diesem Zweck den Generalbauinspektor des deutschen Straßenbauwesens, Dr. Todt, mit einem neuen Auftrag bedacht. Er hat im Rahmen der von der Festungsbauinspektion vorgesehenen Arbeiten durch die Kraft seines organisatorischen Genies eine der gewaltigsten Leistungen aller Zeiten vollbracht. Ich möchte nur wenige Zahlen nennen. An der deutschen Westbefestigung, die seit 2 Jahren an sich bereits im Bau begriffen war, arbeiten nunmehr in der Organisation Todt zusammengerechnet 278.000 Arbeiter. Darüber hinaus weitere 84.000 Arbeiter. Darüber hinaus 100.000 Mann Reichsarbeitsdienst. Zahlreiche Pionierbataillone und Infanteriedivisionen. Unbesehen des Materials, was durch andere Transportmittel angeliefert wird, schafft allein die Deutsche Reichsbahn nunmehr fast täglich 8.000 Eisenbahnwaggons. Der Gesamtverbrauch an Kies beträgt täglich über 100.000 Tonnen. Die deutsche Westbefestigung wird noch vor Einbruch des Winters vollkommen fertig sein. Ihre Abwehrkraft ist schon jetzt im vollen Ausmaß gesichert. Nach ihrer Vollendung umfasst sie insgesamt über 17.000 Panzer- und Betonwerke. Hinter dieser Front aus Stahl und Beton, die zum Teil in 3 Linien und an einzelnen Stellen in 4 Linien der Gesamttiefe bis zu 50 Kilometer erreicht, steht das deutsche Volk in Waffen. Gewaltigste Anstrengung aller Zeiten gemacht, um den Frieden zu nützen. Ich werde aber unter keinen Umständen gewillt sein, einer weiteren Unterdrückung der deutschen Volksgenossen in der Tschechoslowakei in endloser Ruhe zuzusehen. Herr Benesch, treibt Taktik! Herr Benesch treibt Taktik, er redet und will Verhandlungen organisieren, nach Genfermuster die Fragen der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. So geht das auf die Dauer nicht. Hier handelt es sich nicht um Redensarten, sondern um Recht, und zwar um verletztes Recht. Was was die Deutschen waren, ist das Selbstbestimmungsrecht, das jedes andere Volk auch besitzt, und sind keine Phrasen. Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Wenn die Demokratien aber der Überzeugung sein sollten, dass sie in diesem Fall, wenn notwendig, mit allen Mitteln die Unterdrückung der Deutschen beschirmen müssen, dann wird die schwere Folgen haben. Ich glaube, dem Frieden mehr zu nützen, wenn ich darüber keinen Zweifel lasse. Ich habe nicht die Forderung gestellt, dass Deutschland 3,5 Millionen Franzosen unterdrücken darf oder dass uns etwa 3,5 Millionen Engländer zur Unterdrückung ausgeliefert werden. Aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört oder dessen Stelle das freie Recht der Selbstbestimmung tritt. Es würde uns leid tun, wenn darüber unser Verhältnis zu den anderen europäischen Staaten gedrückt oder Schaden nehmen würde. Allein die Schuld läge dann nicht bei uns. Im Übrigen ist es Sache der tschechoslowakischen Regierung, sich mit den berufenen Vertretern der Sudetendeutschen auseinanderzusetzen und eine Verständigung so oder so herbeizuführen. Meine Sache und unser aller Sache, meine Volksgenossen, aber ist es, dass dafür zu sorgen, dass hier nicht aus Recht Unrecht wird. Denn es handelt sich um deutsche Volksgenossen. Ich bin auch keineswegs gewillt, hier mitten im Herzen Deutschlands durch die Tüchtigkeit anderer Staatsmänner ein zweites Palästina entstehen zu lassen. Die armen Araber sind wehrlos und vielleicht verlassen. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das wollen wir nicht. Ich glaube, dies gerade an dem Parteitag aussprechen zu müssen, an dem zum ersten Mal die Vertreter unserer deutsch-österreichischen Gaue teilnehmen. Sie wissen am besten, wie schmerzlich es ist, vom Mutterland getrennt zu sein. Sie werden am ehesten auch den Sinn meiner heutigen Ausführungen erkennen. Sie werden mir auch am freudigsten zustimmen, wenn ich vor dem ganzen deutschen Volk feststelle, dass wir nicht verdienten, Deutsche zu sein, wenn wir nicht bereit wären, eine solche Haltung einzunehmen und die daraus folgenden Konsequenzen so oder so zu tragen.